Hallo ihr Lieben, heute erfahrt ihr, wie man ganz leicht an ganz viele 50-Euro-Scheine kommt. Und außerdem verraten wir euch, was das neueste Gadget von Nintendo ist. Das könnt ihr dann vielleicht mit den 50-Euro-Scheinen bezahlen. Also, dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen, Folge 120 vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Und hier kommt er, von oben bis unten, gebräunt, gut erholt, 1 Million Schritte hinter sich im Urlaub. Er ist frisch wieder da, direkt zur Podcast-Aufzeichnung. Hier ist René, Hallöchen. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ja. Heute an diesem wunderschönen 6. September 2023, jetzt hätte ich mich fast im Jahr vertan, und die Nordsee hat mich wieder hergeweht. Ja. Genau so ist es. Ja. Deine Frisur sieht auch wie Nordsee aus. Ja. Wie immer, diesmal nicht mit dabei, Marc. Schöne Grüße an unseren Urlaubsmarkt, denn der hat quasi den fliegenden Wechsel mit ihm. Ja, hat der uns noch eine Nachricht geschickt, so wie du? Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn der Urlaub macht, macht der richtig Urlaub. Das stimmt. Wobei, er hat uns ja... Er hat uns Fotos geschickt. Genau, das können wir gleich nochmal zusammenfassen. Nicht nur eins. Wo er war oder wo er ist und sich erholt. Deswegen, liebe Grüße an Marc. Wir haben versucht, eine Urlaubsvertretung für dich zu finden. Und zwar eine ganz hochkarätige, nämlich den Johannes Japs. Aber... Er hat jetzt so viel Volleyball kommentiert, er muss heute auch mal für die Familie da sein. Deswegen ganz liebe Grüße an Johannes. Und leider war es uns dann kurzfristig nicht mehr möglich, noch jemand anders zu suchen oder zu finden. Das war alles zu knapp. Aber Johannes hat versprochen, wenn der nächste Urlaub von einem von uns kommt, dann ist er auf jeden Fall dabei. Ja, ich meine... Wann ist dein nächster Urlaub, René? Oder er macht einfach einen eigenen Podcast. Ja, naja, wir hatten viel vor, denn es gibt ja den anderen Podcast, der so ein bisschen ja, was ist eigentlich mit dem? Ich weiß nicht. Zumindest gibt es ihn im Moment nicht, hat man das Gefühl. Und da hätten wir ein paar Sachen auf die Schippe genommen. Aber das ist nur aufgeschoben. Also an euch da draußen, wir sind so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Partner-Podcast. Genau. Nein. Ja. Wir hoffen, dass es bald weitergeht. Ne? Ich glaube ich denke, die nächste zu breit für Sessel-Folge, die wird es dann in sich haben. Es gibt ja so viel zu erzählen. Die platzen ja bald vor Material, was sie droppen müssen, wie man so schön sagt heute. Ne? Aber lass uns doch zu unserem Podcast kommen, zum meisten Berlin-Podcast. Ja. Ja, Marc im Urlaub, wie war es für dich? Du warst ja letzte Folge nicht da. Erzähl doch mal kurz. Willst du mir nicht erstmal eine Standpauke halten? Ich soll den, ja, der René hat natürlich nicht sein Podcast-T-Shirt an. Ich habe die Dienstkleidung. Das On-Air-T-Shirt. Aber ich bin diesmal nicht so fern von Dienstkleidung, weil wenn du auf diesem T-Shirt, wenn du dich erinnerst, nur Buchstaben drauf. Dieses T-Shirt haben wir bekommen von unserem damaligen Partner-Podcast Geil Ablabern aus Bamberg. Ah ja, da steht es ja, Geil Ablabern. Ja. Es lebt so, noch. Also, den gibt es auch noch? Den Podcast gibt es nicht mehr. Ah. Die beiden Jungs existieren noch. Okay. Ich weiß, dass sie das hier nie im Leben hören werden. Ich glaube, die haben mit dem Thema Podcast abgeschlossen. Ah, okay. Ja, ist aber... Dann ist es ja eine halbe Dienstkleidung. Ich muss aber nur mal hier den nee, das musst du Träger sein. Richtig das machen. Das musst du sein. Siehst aus wie Schlumpf. Ja, Mama. Ja, Mama, ist okay. Wie war deine Frage gewesen? Wie fandest du die letzte Folge? Weil es ist ja immer spannend, wenn du nicht dabei bist und du hörst sie dann an. Was hast du für ein Gefühl gehabt? Also auf diese Frage bin ich gar nicht vorbereitet. Okay. Ich habe ihn mir angehört. Ohne uns zu beleidigen. Er war natürlich wie immer super unterhaltsam. Man hat fast keinen Unterschied gemerkt. Ja. Ja. Ich habe übrigens, ihr hattet über meinen Burger gesprochen. Ihr hattet euch ein bisschen lustig gemacht, dass ich an der Nordsee einen Burger esse. Ja. So, zu meiner Verteidigung. Fischburger. Es war ein Nordsee-Burger. Das ist in diesem Restaurant der Burger überhaupt gewesen. Ich habe ja den Namen Hafensänger gar nicht erwähnt. Ja. Okay. Hab nur Nordsee verstanden. Kurz zu den Preisen, weil das muss ja auch geklärt werden, falls ihr da mal hin wollt. Mhm. Der Burger hat 19 Euro gekostet. Ja, sowas kosten Burger heutzutage. 19 Euro. Ja. Und es waren Pommes mit dabei. Mhm. Ist ja fast so kurios wie mein 25-Euro-Schnitzel vor ein paar Wochen. Ja, aber das ist doch bestimmt bei hier Rido XXL gewesen. Nee, am Bötzsee. Restaurant am Bötzsee. Echt? Wie groß war das? Das war das Tagesgericht. Das waren kleine Schnitzelstücken mit Champignons und so. Aber okay. Ja, Also wenn wir schon mal bei Preisen sind, ja. Stefan hat mir ja gerade zu einem Burger eingeladen. Ja, weil der René hatte nämlich Geburtstag. Ja, das stimmt. Happy Birthday to Danke. You. Danke, ist schon vorbei. Ja, das ist auch zu sehen. Hast du Glück gehabt. Und deswegen, wenn es hier gleich piept, dann ist das mein Burger. Dieser Burger kostet übrigens 10 Euro. Und Stefan, dann kannst du jetzt gleich anknüpfen. Wo sitzen wir denn hier eigentlich? Ja, ihr habt es vielleicht schon an der Atmosphäre wahrscheinlich gehört. Wir sind mal wieder im James June. An der Weberwiese. Unsere Stammkneipe. Genau. Wir müssten langsam mal zählen, wie viele Folgen wir hier schon gemacht haben. Und es liegt, wie gesagt, auch daran, wie ich eingangs erwähnt habe, wir waren halt noch nicht safe, wo wir aufnehmen und mit wem wir aufnehmen, aber James June geht immer. Ist immer ein guter Fallback. Und ich trinke meine Cola hier. Ist das quasi unser Außenstudio. So kann man es auch sagen. Ja. Weil man muss ja auch erwähnen, das Wetter ist richtig geil wieder. Ja. Der Sommer ist zurück. Und das hatten wir noch im letzten Podcast, das Thema, hat Marc ja auch ein bisschen über das Wetter berichtet und dass der Sommer ja angeblich vorbei ist und er immer den Leuten sagt, na warte mal ab, kommt er wieder. Und da ist er. Da ist er. 30 Grad, Mittwoch, nee, Feierabend, genau. So ist das. Ja, wenn wir beim Essen sind, ganz kurz an Nordsee, nehmen diesen Nordsee-Burger. Wir brauchen deinen Urlaubsbericht, René. Ja, also dann gehe ich ja gleich mal mit Essen weiter. Okay, Seite 1 vom Tagebuch. Wo ich noch essen war, ist bei, ich nenne das mal namentlich, auch wenn es keiner kennen wird, Rindches. Mhm. Und das Coole bei Rindches ist, du kriegst da frisch gefangene Ware quasi. Was das heißt, zum Beispiel Frisches? Nee, Namatjes, Krabben. Alles, was da gerade angeschoben ist. Ich habe gegessen Backfisch. Ich wollte gerade schnell mal nachgucken, was Backfisch eigentlich ist. Ja. Und wir sagen Hallo zu Luca. Hallo Luca. Der gerade auf Insta, ja, das können wir vielleicht auch schnell dazwischen schieben. Wir sind natürlich wieder live. Und dein Essen ist fertig. Oh, und mein Essen ist fertig. Ihr hört's. Stefan, du hattest ja was vorbereitet. Ihr hört jetzt ein Liebesgedicht von Stefan. Genau. Und ich hole schnell mein Essen. Ja, René, rennt kurz, lauf langsam, weil René hat sich ja schon öfter hier verletzt und dreckig gemacht, indem er gestürzt ist. Könnt ihr auch in den alten Podcast-Folgen hören. Ja, was gibt's Neues? Eigentlich, wir haben ein paar Themen vorbereitet und knüpfen da einfach mal an, denn es war ja Einschulungswochenende, zunächst in Brandenburg vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen und das vergangene Wochenende dann auch in Berlin. Also das neue Schuljahr ist voll im Gange und René wird gleich dazu ein bisschen berichten, weil er hat eine Einschulung beigewohnt. Ich habe damals berichtet über die Ideen, was man in eine Schultüte packen kann. Und jetzt kann ich rückwirkend sagen, wie das alles angekommen ist und wie die Einschulung war. Also mega viele Geschenke, ganz viele Zuckertüten, aber wirklich schöne Party. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ganz viele Kinder, die glücklich und fröhlich waren. Und was erzählst du da über mich? Über die Einschulung erzähle ich. Und René ist zurück mit einem Burger. Lass es dir schmecken. Ja, danke. Dann bin ich jetzt mal die nächste halbe Stunde ruhig. Essen redet man ja nicht. Ne? Nein, ich habe gerade angefangen vom Thema Einschulung. Und du warst ja auch bei einer Einschulung. Genau. Mann, haben wir viel abzuarbeiten heute. Ja, dabei ist du warst nicht da. Und ich habe gerade schon ein bisschen angefangen, von der Einschulung zu berichten, wo ich war, nämlich in Oranienburg. Und ich fand da schon extrem viele Geschenke, riesen Zuckertüten. Mhm. Ein Highlight ist geblieben, was sehr viel für Spaß und Unterhaltung gesorgt hat. Das waren nämlich, vielleicht kennst du das, ich weiß nicht, wie das heißt, das sind im Prinzip kleine Minifiguren, wo so ein Fallschirm dran ist. Okay. Was dann nach oben wirft und dann gleiten die nach unten. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist meine Kindheit. Genau, und da hat jedes Kind eins bekommen und die haben da sehr viel mitgespielt und das war echt cool. Ja. Also bei uns war es eine große Gartenparty, okay, und es war richtig cool. Also das stimmt schon, geschenketechnisch in allen Bereichen, Weihnachten, Geburtstage. Ja. Es nimmt halt immer weiter zu. Ja. Und ganz besonders dann, wenn Kinder im Spiel sind. Auf jeden Fall. Ich meine, man hat auch gesehen, die Leute lieben die Kinder dort. Ja. Ja, ich war auch auf einer Einschulung. Mhm. Das Fischthema machen wir gleich noch. Ich war auch auf einer Einschulung, wie letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt hatte. Wir hatten an einer Grundschule, also mit Vanessa zusammen und noch jemand anders, einen Fotostand betreut. Mhm. Das heißt, Vanessa hat geknipst, Einschulungsfamilie. Jemand anders hat also sofort live ausgedruckt und abkassiert. Und ging natürlich alles für einen guten Zweck drauf. Ja. Und ich habe quasi Produktionsassistent gespielt und bin hin und her gerannt, habe koordiniert, habe ausgeholfen, wenn mal Fragen oder irgendwas irgendwo geklemmt hat. Eine schöne Idee. Und es war ja meinem Geburtstag gewesen. Mhm. 7.30 Uhr ging es los. Schön. Und um 13 Uhr waren wir fertig. Ja. 14.30 Uhr kamen die Gäste, anderthalb Stunden Zeit, um die Vorbereitung zu treffen. Aber es war ein schöner Tag. Ich kann mich nicht beschweren. Na, du, bei Stress blühst du ja auf, habe ich gelernt. Ne? Ja. Unter Stress kannst du am besten arbeiten. Und nee. Nicht mehr? Ich habe viel um die Ohren, aber ich brauche es gut geplant und organisiert. Das muss schon alles stimmen. Okay. Dann ist das in Ordnung. Ja. Also da bin ich wie beim Fernsehen, Unvorhersehbarkeiten sind nicht willkommen. Okay. Ja und wie viele Fotos sind zustande gekommen für den guten Zweck? Wir haben, war wahrscheinlich gut angenommen, oder? Ja, wir haben allein mit den Fotos 450 Euro eingenommen. Das ist gut. Und mit Essen und Getränken, da war ich nicht wirklich involviert, aber waren es nochmal, glaube ich, 300 Euro. Hm. Das Geld wird genutzt, um für die Kinder dann an der Schule irgendwelche Sachen zu kaufen, die sie benötigen. Das ist cool. Ja. Also wir haben da den Förderverein der Schule unterstützt. Hm. Die sind ja da selber nicht drin, aber ich sage mir immer, wenn man irgendwas leisten kann, was einem nicht wehtut, dann ist das fast so viel wert, wie als würde man Geld geben. Genau. Und zum Thema Schule fällt mir noch ein, jetzt mal weg von der ersten Klasse, von den ABC-Schützen. Habe heute mit einer Bekannten gesprochen. Ihre Tochter geht in Hohenschönhausen zur Schule, jetzt in die 11. Klasse. Und sie hat so erzählt, ne? Da sind 34 Schüler teilweise in den Klassen. Mhm. Und die Klassenräume sind teilweise zu klein. Das ist total krank, das Schulsystem. Mhm. Aber das Positive, sie haben Schwimmunterricht in der 11. Klasse. Was wohl auch nicht sehr häufig vorkommt. Ja. Das ist echt erstaunlich, dass da so viele Kinder, dann sind so wenig Klassen. Ja, ist ein großes Einzugsgebiet. Also an der Grundschule, an der ich jetzt war, da waren Klassen, die gingen bis F. A, B, C, D, E, F. Das sind sechs Klassen, sechs erste Klassen. Und dann natürlich in der Stärke von 20 Mann plus, ne? Ja. Also so aktueller Standard. Es ist schon, finde ich, heftig, weil ich kann mich erinnern, die Klassenräume waren immer für 30 Schüler so maximal ausgelegt, ne? Die wir von früher kennen. Wahnsinn. Ja. Ja, kommen wir zurück zu Urlaub. Fisch, genau, Rindfisch. Fang frisch, wie gesagt. Früher konnte man noch vom Kutter kaufen. Jetzt ist das wahrscheinlich aus hygienischen Gründen nicht mehr der Fall. Und auf jeden Fall ein Fisch, Backfisch, eine Riesenportion, also zwei Fischhälften irgendwie, 10 Euro. Pommes 2,50 Euro, kannst du nicht meckern. Ja. Also fand ich einen super Preis. Ja, ist ja Urlaub halt auch, ne? Ist ja Touristengegend und ja, die Ecke jetzt, ja, weiß ich nicht, ob das so. Dornumersiel, weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Dornumersiel, sagt mir nichts. Genau, das haben wir fast gedacht. Ja. Genau, Urlaub, ein weiteres Highlight neben diesem Fischessen war natürlich. Du warst in der Nordsee drin, mit deinen Füßen. Ja, nicht nur mit den Füßen, ich war bis zum Bauchnabel drin. Bis zum Bauchnabel? Nein, sogar tiefer. Also ich bin in der Nordsee geschwommen. Schön. Ja. Mit Delfinen? Nein, die gibt's da nicht. Mhm. Ich bin geschwommen mit Familienmitgliedern. Mhm. Ist doch schön. Fast dasselbe wie mit Delfinen schwimmen, macht auch glücklich. Oh. Ja, siehst du. Nee, und ich war natürlich wieder auf einer Ostseeinsel. Ja. Nordseeinsel natürlich. Nord, ja. Und weil du ja die letzten Folgen so gut aufgepasst hast, auf welchen Inseln war ich denn schon in der Nordsee? Ach du je. Ostfriesische Insel, so viel sag ich mal dazu. Welche ostfriesische Insel kennen wir denn, Leo? Leo. Da hast du mich jetzt voll erwischt. Da sage ich schon Leo zu dir, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich führe ein Vater-Sohn-Gespräch. Ja. Ich möchte das nicht. Also. Nee, schieß los. Ich war bereits auf Norderney. Ja. Ich war auf Baltrum. Mhm. Kleiner Gag am Rande. Warum heißt Baltrum? Weil der Urlaub bald rum ist. Nee, weil die Insel so klein ist, dass man, wenn man da ankommt, bald rum. Ah, okay. Okay. Und ich war dieses Jahr auf Langeoog. Ja. Langeoog kennt man das vielleicht Begriff, aus Samstagnacht. Der Hoeker wollte mal Langeoog lochen. Okay. Kennst du nicht? Okay. Ist schon zu lange her, ja. Bist ein paar Jahre zu jung wahrscheinlich. Nee, und auf jeden Fall waren wir auf Langeoog und haben uns dieses Jahr dafür entschieden, mit einem Fischkutter hinzufahren. Mhm. Da waren so 20 Leute oder so drauf mit. Mhm. Und der hat unterwegs das Schleppnetz ausgeworfen. Okay. Und eingeholt. Und man konnte dann sich angucken, was alles so in der Nordsee schwimmt. Ich war sehr positiv überrascht. Es waren keine Plastikflaschen dabei. Mhm. Ja, und dann ist er halt, hat er das Netz eingeholt, hat es in so eine Schüssel gekippt und dann ging er mit der Hand, wühlte er da rum. Was Eis zu finden ist. Und dann hat er so Plattfische rausgeholt, hat die dann rumgereicht, ne? Hat Krabben rausgeholt, hat dann schöne Hintergrundinfos erzählt. Das war richtig cool gewesen. Ja, und damit verbunden war dann eben, an den Seehundbänken vorbei. Mhm. Wenn man mit der Fähre fährt, sieht man das unter Umständen auch, aber so ein Fischkutter ist halt ein bisschen kleiner, kommt näher ran. Haben also auch Seehunde gesehen, aus richtig naher Entfernung. Und was halt auch geil war, jetzt haben wir wieder unser Kinderproblem. Was auch geil war, auf der Hinfahrt hatten wir Ebbe oder Niedrigwasser. Ebbe ist ja die Zeit zwischen Hochwasser und Niedrigwasser. Also er hat Niedrigwasser, was heißt, dass du das Watt siehst und dann das Watt zieht natürlich Unmengen an Tieren an, überwiegend Vögel. Habt ihr auch wieder eine Wattwanderung gemacht? Also ich bin ja letztes Jahr nur so durchs Watt gelaufen. Halt, dass man das gemacht hat. Ja, ich bin da so, eine Wanderung ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Ich bin halt irgendwie so 200, 300 Meter reingelaufen. Ja. Ja. Also im Watt war ich dieses Jahr auch, aber nicht so intensiv. Ja, und dann eben bei Hochwasser zurück. Mhm. War geil gewesen. Also so eine Fährfahrt kostet normalerweise 30 Euro. Für einen Erwachsenen hin und zurück. Mhm. Wird mit der Familie mal schnell ein kostenintensives Erlebnis. Und mit dem Fischkutter kostet genauso viel. Deswegen haben wir uns für den Fischkutter entschieden. Okay. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt musst du noch deinen YouTube-Kanal nennen, wo man die Urlaubsvideos sehen kann. Sieht man nicht. Okay. Aber damit verbunden habe ich eine alte Videokamera aus der Versenkung gekramt. Aus seinem Keller, ja. Und hast du die mitgenommen? Ich habe die mitgenommen. Echt? Und die geht noch? Ja, das ist jetzt nicht so eine alte Kamera, die ist von 2007. Die hat auch schon eine Festplatte drin. Okay. Ich habe aber auch noch eine Kamera gefunden von 2002 oder so. Ja. Mit Kassette. Und? DV Mini. Sagt ihr das was? DV Mini, ja. Kann es sein, dass da auch das Video drauf war, was du mir geschickt hast heute? Das war noch was anderes. Das war Festplatte. Ich hatte voll den Retro-Gebot. Also, ja. Ich habe mir natürlich ein Gerät zum Digitalisieren der analogen Materialien gewünscht und geschenkt bekommen. Und geht es auch für Kassetten? Audiokassetten? Ja, du brauchst so einen Rekorder. Nee, du brauchst einen Rekorder dazu. Also du schließt an das Gerät per Cinch. Ach so, okay. Das alte Gerät an. Ja. Und dann digitalisiert er das. Dann wie Line-In sozusagen. Wie am Computer. Ja, über Cinch halt, genau. Ja. Gibt es auch andere Lösungen. Die Lösung hat den Vorteil, du hast einen USB-Stick rein, hast einen Bildschirm dran. Ja. Ein Audio-Grabber von DNT. DNT? Ist eine Firma, die Funkgeräte eigentlich herstellt. Aha. War ich ja auch sehr überrascht. Und das Video, was ich dir heute geschickt habe, das ist, glaube ich, von 2002 auch gewesen. Von unserer alten Arbeit. Ja, das Video ist 20 Jahre alt, ey. Hammer, ja, krass. Oder? Und ich bin auch drauf zu sehen. Ja. Und noch richtig jung und frisch, mit Haaren jung, bis zu den Knien. Ja, genau. Nee, und das habe ich, ich habe mir ein DVD oder ein CD-Laufwerk gewünscht. Mhm. Und, echt? Und das habe ich ein bekommen. Externes, oder? Ja, genau, weil ich keins mehr habe. Okay. Ich habe kein Gerät, wo du hast was hast du was gesagt? Nö, und jetzt kann ich froh und lustig meine das alten CD-Sicherungen. Ja. Bei CD-ROM, ihr wisst es, ist nicht das beste Medium. Naja, es hält nichts ewig, ne? Mhm. Also man sieht es auch schon. Ja. Die CDs werden voll, sind dunkler geworden. Und wer weiß, wie lange das noch hält. Genau. Ja, aber ist doch cool. Also da kann ich auch anknüpfen, denn ein System, was du auch noch kennst, hat jetzt 40. Geburtstag gefeiert. Na, ich bin gespannt. Nämlich der Bildschirmtext. BTX. Kennst du BTX noch? Nie benutzt. Aber du kennst es. Ja. Ne? Also sozusagen, wo man früher gerade so mal ein Modem hatte, mit langsamen Geschwindigkeiten, hat man sich halt in das BTX-System eingewählt, ist auf die Startseite gegangen und hat wie beim Videotext über eine Zahlenkombination eine neue Seite aufgerufen. Aber das für ein Banking gemacht. Ja. Zum Beispiel. Also du konntest nicht nur abrufen, sondern auch senden. Ich glaube, das ging dann irgendwann, ja. Wurde erweitert, aber BTX ist natürlich uralt und 2007 wurde schon in Deutschland wieder eingestellt. Also von daher, Hat man da pro Seite bezahlt? Es kam drauf an, ja. Ich glaube, es gab verschiedene Dienste. Es ging über die Telefonleitung, ne? Genau, genau. Ja. Also von daher, ja. Das passte dazu, hatte ich nämlich auch eine Meldung gefunden Und ja, während du isst, könnte ich vielleicht noch mal eine lustige Story erzählen. Ja, immer her damit. Die zwar nicht aus Berlin ist, aber die ich so krass fand, dass ich sage, die muss ich einfach hier mal vorlesen. Und du kannst ja auch mal dann mitgehen und überlegen, wie die Story weitergeht. Und an der Stelle natürlich auch vielen Dank an einen weiteren beliebten Podcast, nämlich an Nettgeflüster mit Nadine und Philipp Steuer, weil dort habe ich es gehört und die haben auch sehr viel Ironie über die Story berichtet. Und zwar, pass auf, 22. August 2023, erfolgreicher Trickdiebstahl, Bad Münstereifel. Am 19. August betraten gegen 17.22 Uhr zwei unbekannte Männer einen Getränkemarkt auf der Kölner Straße in Bad Münstereifel. Einer der Männer ging an die Kasse des Marktes und beabsichtigte, bei dem 19-jährigen Verkäufer einen 50-Euro-Schein gegen einen 50-Euro-Schein mit einer bestimmten Prägung zu tauschen. Ach so? Ja. So. Mit der Mann gab Prägung? Was soll das heißen? Ja, der Mann gab dem Verkäufer gegenüber an, dass er besondere 50-Euro-Scheine sammeln würde. Okay. Und jetzt die Frage, wie ging die Story weiter? Er hat Kleingeld. Also er hat wahrscheinlich Einzelscheine gehabt und hat dann so abgezählt und hat ihn auf die Art und Weise betrogen. Er hat mal von so einem Verkäufer wurden mal gewarnt, so eine Geldwechselmasche, wo du dann auch 1:1 tauscht und dann guckst du, wenn der weg ist, und dann hast du weniger Geld bekommen. Ach so, nee, das war es nicht. Also, okay. Wie gesagt, der Verkäufer an der Kasse war 19 Jahre alt, ne? Vielleicht ein Azubi oder so, kann ich mir vorstellen. Ja, und es ging so weiter. Der Verkäufer gab dem Mann zur Begutachtung alle 50-Euro-Scheine aus der Kasse in die Hand. Idiot. Als der Mann die Scheine in der Hand hatte, lief er mit dem Schein und dem zweiten Mann aus dem Markt. Die Unbekannten konnten so Scheine im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Ey, Idiot, wirklich. Genau. Was hat denn der? Hat der von seiner kranken Mutter erzählt? Also wem gibt man denn eine Kasse in die Hand? Komm so rum, mach ihn deswegen, auf. Ich fand es so krass, die Story. Und also wie gesagt, Nadine und Philipp haben sich auch sehr drüber lustig gemacht. Zum Beispiel ging es da in die Richtung, wenn du jetzt bei der Polizei bist, und diesen Fall auf den Tisch kriegst, da sagst du doch als Polizist, nee, lass mal. Schüttelt den Kopf. Den Fall nehme ich nicht. Den übernehme ich nicht, den Fall. Oh Gott. Und das Schlimmste für den 19-Jährigen war bestimmt dann der Anruf bei der Mutter zu Hause. Aber mal ganz ehrlich, auf irgendeiner Ebene, ist das auf irgendeiner Ebene verständlich oder nachvollziehbar? Dass er so gehandelt hat? Ja. Weil? Nee, das ist eine Frage. Ach so. Nee, ich... Wobei, ich muss auch mal sagen, kannst du dich noch erinnern, bei einem unserer gemeinsamen Arbeitgebern, wie sagt man das, ohne zu viel zu verraten, da hatten wir auch mal... wir müssen den Arbeitgeber ja nicht nennen. Genau, da waren wir auch mal bei einem Kunden und hatten dort auch so ein System, wo es darum ging, Geld zu verdienen. Ja. Und hatten, hatten aber, weil wir ja dumm waren, als Azubi, hatten wir einen Schlüssel dem Kunden gegeben für das Kassenfach. Nee, das kann ich mir nicht entsinnen. Ja, kann auch sein, dass du nicht dabei warst. Da hätte ich gesagt, Moment mal, das ist bestimmt keine gute Idee. Ja, genau. Und mein Chef hat sich dann auch an den Kopf gefasst. Dann. Ich weiß, welcher Chef das war und ich wette, der hat einen cholerischen Anfall bekommen. Ja, aber war alles gut. Ja. Es war ja noch ein bisschen Geld drin. Okay. Ja, also, sehr gute Idee. Ja, das ist bei Azubis. Aber du, ne? Vanessa hat neulich am Auto Schlüssel stecken lassen. Oh. Über Nacht. Hat keinen Menschen interessiert. Ja, bei euch laut, ja, bleibt ja alles. Ja. Und sie ist einfach mal eine Stufe weitergegangen. Beim letzten Mal hat sie nur offen gelassen, aber diesmal hat sie noch einen Schlüssel dran gelassen. Aber die Tür waren zu, ey. Aber wie kann man kann doch nicht aussteigen mit Schlüssel, dann piept doch. Nee, ne? Also wenn ich aussteige... Sie hat die Tür zugemacht und hat abgeschlossen und dann hat sie den Schlüssel stecken. Ach, an der Autotür stecken. Also was habe ich gar nicht. Ja, sie hatte auch schon den Fall, ich möchte jetzt hier nicht exposen, aber er hat auch schon den Fall, dass sie die Autotür zugemacht hat und der Schlüssel war im Auto. Aber da ist es doch dann so, dass irgendwann die Türen... Ach nee, wenn der Schlüssel steckt, gehen die Türen nicht zu. War eine ganz, ganz blöde Situation. Hm? Weil die vorderen Türen waren schon zu. Und hinten wurde sie dann versehentlich verriegelt und zugeschlagen. Und damit war das Thema durch. Kannst du unserem Podcast-Hörer nochmal sagen, wo du wohnst? Ja, ich wohne in Marzahn. Oh. Ich vorne an der Ecke. Ach so, okay. Ja, und ich habe ein rotes Auto. Ah ja, verstehe. Mit 5 Rädern. Ja. Verstehe. Jetzt waren wir ja schon bei Verbrechern, Trickbetrügern. Verbrecher, unser Thema. Da haben wir doch das Thema PayPal-Käuferschutz. Sehr interessant. Gut, dann erzähle ich erstmal meine PayPal-Käuferschutz Geschichte. Und jetzt zwar, bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich es berichtet habe, dass wir, ich sage jetzt mal wir, ich war es nicht selber, aber ich erzähle es mal in der Wir-Perspektive. Ja. Wir sind auf ein... Wir haben auf eine Instagram-Werbung geklickt, was wir natürlich nie machen würden normalerweise. Haben wir ja vorgewarnt auch vor ein paar Folgen. Weil diese Werbung natürlich sehr ansprechend war. Ja. Wir sind auf einer Webseite gelandet und die hat so eine herzzerreißende Geschichte erzählt. Hm. Ein Berliner Start-up, ne? Da ging es dann auch wirklich, das ging so ein bisschen auf die Tränendrüse und die hatten halt ein Produkt. Da kann ich dazu sagen, das ist ein Bekleidungsprodukt, weil es eine Rolle spielen wird. Und das Produkt ist relativ hochpreisig gewesen, aber zu Recht, weil es ist ein Hammerprodukt, auch in einer sehr guten Qualität. Ich zitiere damit nur die Seite selber, die das erzählt hat. So, und jetzt ist natürlich noch geiler gewesen, die Seite hat, oder dieser Shop hat nach Deutschland, hat innerhalb Deutschlands kostenlos zugesendet. Okay. Und man hat beim Bestellen noch ein zweites Produkt zum halben Preis dazu bestellen können. Richtig, da würde ich auch bestellen. Ich auch aufregen. Ja, gleich, also das Originalprodukt und dann noch zum halben Preis eins dazugenommen. Ja. So, und jetzt ist 2 Wochen nichts passiert. Achso, und Bezahlung war über PayPal. Was haben wir euch gesagt? Achtet darauf, dass ihr über einen Zahlungsdienst zahlt. Nix Vorkasse oder so, PayPal, also alles richtig gemacht. Mhm. Jetzt hat es aber irgendwie 2 Wochen gedauert, bis dann irgendwann was kam. Mhm. Und schon bei der Ankunft der Ware war der erste Gedanke, hey, wir haben doch gar nichts in China bestellt. Es war diese klassische graue China-Tüte, aber eine deutsche Absenderadresse, die nichts mit dem Unternehmen zu tun hatte. Ja, das ist aus China dahin geschickt worden und dann weitergeschickt worden. Da kann ich jetzt schon auflösen, das war der Hafen wahrscheinlich, also das, wo der Container angekommen ist. Ja. Und auf jeden Fall... beim Auspacken der Ware war sofort zu erkennen, das ist billigste China-Material. Ja. Und es war auch... Einfall. Also es war, ich sag mal, es hat 50 Euro hat man bezahlt und das war nicht mal 10 Euro wert gewesen. Der Bekleidungsartikel war auch so, es größentechnisch entsprach der gar nicht dem, was man erwarten würde. Also das war für sehr, sehr kleine Menschen. war wahrscheinlich Puppenklamotten. Okay. Und der zweite Artikel, den es kostenlos dazu gab, war natürlich in einer völlig anderen Größe. Mm. Ja, also ein Rip-Off vom Herrn. Okay. Daraufhin, aber die Ware ist angekommen. Aber die Ware ist angekommen. Sie war zwar nur ein Zehntel von dem Wert, was man bestellt hat, aber... Ja. So, und dann sagen wir erstmal Hallo zu... was? Hallo. Hallo, Jonas. Hi, Jonas. Ja. Hi. Auf Insta, ne? Nicht, dass ihr euch wundert und denkt, hier kommen Leute zu Besuch. Genau. Ihr seid nach wie vor allein. Genau, wir haben, dann hat man mal, haben wir gegoogelt, ich sage wir, ne, ohne, also ich würde natürlich anders vorgehen, aber wir haben dann mal gegoogelt, nachdem es zu spät war und relativ schnell herausgefunden. Ja, kleiner Nebenbemerkung, wir haben vor der Sendung gewettet, dass auf jeden Fall ein Krankenwagen vorbeikommt. So, Wette, wir haben gewonnen. Wette gewonnen. Gegen wen haben wir denn gewettet? Weiß ich auch nicht. Das hatten wir letzte Folge mit Marc auch, wo wir gesagt haben, in jeder Folge kommt einmal ein Krankenwagen vorbei. Na? So, DSGVO-technisch, der Name, der gerade gerufen wurde, war extra ein Tarnname. Das war nicht der richtige Name. Name geändert, Stern. So, auf jeden Fall hat sich dann schnell herausgestellt, dass sehr viele Leute darauf reingefallen sind. Mhm. Und, warte. Natürlich kann man den Artikel zurücksenden. Ach so. Gar kein Thema. Wenn er nicht geöffnet wurde. Ja, aber du hast ihn ja schon ausgemacht. Der Clou ist, er wurde in einer Tüte mit Reißverschluss, in dieser klassischen China-Tüte mit Reißverschluss. Das heißt, du kannst ihn gar nicht ungeöffnet zurückschicken, weil es ja schon geöffnet zu dir kommt. Ja. Aber wenn dir irgendwie einfällt, wie du diese offene Tüte verschlossen zurückschickst, geht das Ganze in die Schweiz. Ach so. Und in der Schweiz kostet das mal eben 16 Euro. Ist das teurer als das, was du gekauft hast. 50 Euro in die Tonne, jetzt noch 16 Euro zahlen und dann kriegst du nur einen 70-Euro-Gutschein, also einen 70%-Gutschein. Ach so, okay. Es ist komplett, also auf allen Leveln ist es Betrug. Mhm. Und auf jeden Fall war auch in unserem Fake-Shop-Finder, den wir angepriesen haben in Folge XYZ, wann waren das? Vor zwei, drei Folgen haben wir darüber gesprochen intensiv. Link in den Shownotes. Genau, sowohl zu der Folge als auch zu dem Fake-Shop-Finder, nehme ich an. Mhm. Ja. Da war dieser Shop tatsächlich auch aufgeführt als fragwürdig, weil eben der Sitz des Unternehmens nicht in Deutschland ist. Aber es wird halt alles schön verdunkelt mit Berliner Start-up, aber Firmensitz in der Schweiz. Deswegen Rücksendung in die Schweiz. Mhm. Rückgaberichtlinien entsprechen gar nicht dem deutschen Recht. Ne? Zertifikate hatte ich. Habe ich nicht gesehen. Die Seite war so überzeugend mit Inhalt, dass man die Siegel gar nicht angeguckt hat. Ach so. Und auf jeden Fall habe ich dann im Nachgang auch gelesen, dass diese Veränderung des Rückgaberechts ist überhaupt nicht erlaubt. Also man kann nicht einfach die Widerrufsregeln verändern. Ja. Auch nicht für diesen Artikel. Die haben sich da auf Hygiene versteift. Aber gut, das heißt, ein Fall für den Käuferschutz. Genau. So. Und da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtig ist nur, also ich hatte schon im Vorfeld gelesen, dass Leute schrieben, waren erfolgreich, und geschrieben, Leute, sie waren nicht erfolgreich, wurde abgelehnt. Okay. Deswegen ganz wichtig immer die Argumentation. Kann ich auch nur sagen, versucht echt sachlich zu bleiben, damit derjenige, der das liest bei eBay, sagt, alles klar, das klingt für mich überzeugend, da mache ich was. Ja. Weil ich glaube auch, das ist eine Personenentscheidung, weil... Die Frage ist, hast du das Geld von PayPal wiedergekriegt oder von dem Verkäufer? Nee, von PayPal. Und wie lange hat es gedauert? Also ich kann es dir, also unter einem Monat definitiv. Also ich möchte sagen, relativ schnell. Ja, du hast glaube ich eine 4-Wochen-Frist oder so, 3-Wochen-Frist. Ne? Also es war so gewesen, wir haben das halt gemeldet. Also du öffnest einen Fall und sagst, hier ist was nicht okay. Und dann sagt PayPal, ja, nimm mal Kontakt auf zum Verkäufer, und die beobachten dann die Kommunikation. Mhm. Ne? Und da war der Verkäufer auch sehr windig mit seinen Standardmails. Er hat natürlich reagiert, ne? Also er hat seine Pflicht getan. Aber das, wir haben es dann in die Richtung gezogen, dass die Reaktion inhaltlich nicht ausreichend ist. Ne? Hm. Und haben dann auch irgendwann, kommt man an den Punkt, wo man sagen kann, PayPal, wir kommen hier nicht weiter mit dem Verkäufer. Und dann schreitet PayPal ein und entscheidet, ob sie halt einspringen oder nicht. Und das haben sie bei uns getan. Wir haben das Geld komplett wiederbekommen. Okay. Also alles gut. Und das ist gut, Jetzt habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert bei dieser Webseite. Mhm. Diese Webseite gibt es natürlich unter vielen verschiedenen Domainnamen. Ja. Und, das fand ich krass, in Frankreich ganz groß. Oh, okay. Also die Webseite gibt es auch auf Französisch. Und in Frankreich gibt es das schon seit 2019. In Deutschland auch schon. Mhm. Also seit mindestens 2019 ziehen die diese Masche durch. Und niemand legt denen das Handwerk. Okay. Und das finde ich schon echt, dass da niemand eingreift. Und dabei lässt sich das so einfach auch die Hintergründe ermitteln. Mhm. Weißt du, ich gucke ins Impressum, sehe die Firma, gucke nach der Firma. Da gibt es die Webseite Northstarter. Müssen wir nicht unbedingt verlinken, könnt ihr selber raussuchen. Da sieht man, wie Firmengeflechte sind, wer Geschäftsführer in den Unternehmen sind. Mhm. Bei deutschen Firmen. Ne? Und so bin ich an die Namen der Beteiligten gekommen, habe danach geguckt und bin darüber auf die französische Variante gekommen. Okay. Und mittlerweile ist die Rücksendung der Webseite, wovon wir betroffen waren, auch nicht mehr in die Schweiz, sondern nach Frankreich. Ah, okay. Aber sie machen munter weiter, scheint sich ja zu lohnen, 5-Euro-Artikel für 50 Euro zu verkaufen. Oder besser gesagt für 30 Euro. Ja, ist halt auch eine gute Betrugsmasche, ne? Genau, weil also, du hältst die Leute fern. Manche sagen vielleicht, ach scheiße, ey, den Aufwand mache ich mir nicht. Die sagen, den Aufwand mache ich mir, die sagen spätestens bei der Rücksendung in die Schweiz, oh Gott, nee. Ja. Und dann die Leute, die sowieso nicht über den Käuferschutz sich abgesichert haben, die über Kreditkarte oder so bezahlt haben, die sind dann halt eben, die stemmen das Geld als verloren ab und als... Ja. Kostenintensive Erfahrung. Ich glaube, der Großteil der Kunden kümmert sich da nicht drum, rennt da nicht hinterher, ne, sondern sagt, ach schade, reingefallen, fertig. Ich habe was Ähnliches, und da geht es aber um eine Software, die ich gekauft habe in einem Shop. Der sah auch super aus und genau wie wir zusammengefasst haben, also alles perfekt. Ne? Und das ist natürlich bei Software immer so eine Art, so ein Risiko. Hallo Anja. Hi Anja. Und habe ich dann was gekauft, waren irgendwie 20 bis 30 Euro, also nicht so die Welt. Habe auch eine E-Mail gekriegt danach mit dem Download, und in der E-Mail stand noch drin, dass es noch eine zweite E-Mail gibt mit der Seriennummer, aber auf die warte ich bis heute. Ne? Was habe ich gemacht? Ein paar Tage gewartet, dann habe ich auf die Bestellmail geantwortet einfach. Ja. Das war die Info@Adresse. Ja. Kam dann auch zurück, dass sie unzustellbar ist. Gab es die Webseite noch? Ja, die gibt es immer noch. Ne? Und dann habe ich ja auf der Webseite das Kontaktformular ausgefüllt. Ja. Wurde erfolgreich abgeschickt, aber habe auch nichts gehört. Impressum? Impressum gab es auch. Ist die E-Domain? ist eine .de-Domain, genau. Und dann habe ich den Support-Chat auch mal angesprochen, ja. Gab es aber auch keine Reaktion. Da habe ich die Hotline angerufen, da war einfach auch nur eine Dauerwarteschleife, alle Kundenberater sind im Gespräch. Ja, und dann habe ich irgendwann überlegt, du hast doch mit PayPal bezahlt, dann probierst du jetzt mal den Käuferschutz aus. Und wie du sagst, erst mal gucken, ne, was passiert da. Und alles ausgefüllt, also auch das richtig. Das Prozedere ja durch. Genau, protokolliert, wann ich was gemacht habe. Ja. Und ja, und dann ging es auch darum, ne, 3 Wochen ungefähr hast du Zeit, den Fall zu lösen. Und erstaunlicherweise, einen Tag später, kriege ich plötzlich eine Mail, der Käufer hat das Geld zurücküberwiesen. Ach, der Käufer hat es gegeben. Der Verkäufer. Genau, genau. Ja, deswegen hatte ich vorhin gefragt. Ne? Aber. Und. Heißt denn das, dass das Produkt überhaupt nicht existiert? Ich habe keine Ahnung. Hast du mal recherchiert? Der Verkäufer hat ja dazu nichts weiter gesagt. Ich hatte aber in der Zwischenzeit eine Bewertung abgegeben, weil der Shop hat halt so ein, ist irgendwie Trusted Shop irgendwie. Ja. Und da gibt es ein Bewertungssystem und die haben nach einer Bewertung gefragt. Das habe ich gemacht. Und da hat dann der Verkäufer auch reagiert und hat gesagt, wir haben nichts von dir bekommen, so nach dem Motto. Und ja. Und da hatte ich auch in der Bewertung geschrieben, für mich spricht alles für einen Fake-Shop. Ja. Also auch ganz neutral und so weiter. Aber andere auch, Erfahrungen? Es gibt natürlich auch ganz viele andere, die auch gesagt haben, die haben alles probiert und keinen Kontakt, keine Seriennummer bekommen. Also ja, war ein guter Versuch, Geld ist wieder da und von daher ja, alles gut. Ja, siehst du, da warnt man davor und dann fällt man trotzdem drauf ein. Ja, aber es sind ja keine Hammerbeträge natürlich, aber... Aber lass es mal ein Hammerbetrag sein. Genau, bei denen rentiert sich das in der Masse. Ich meine, rechne mal die Facebook oder Insta, ja, die haben auch auf Facebook große Werbung gemacht. Ja. Da wurden sie wohl dann gesperrt, habe ich gelesen. Ah, okay. Weil Facebook hat sich das offenbar angeguckt und aber rechne mal die Insta-Werbeschaltung gegen das Geld, was da reinkommt. Ja. Da lachen die doch drüber. Eben. Also und es ist ein Shopify-Shop gewesen. Mhm. Das Ding ist ja mega schnell aufgesetzt, kostet auch kein Geld. Ne? Ist ein Katz- und Maus-Spiel am Ende. Ja. Und Hinweis war übrigens auch an der Stelle wieder das Domain-Alter. Die Webseite war tatsächlich erst 2 Monate alt. Ach echt? Ja. Aber ganz ehrlich, ey, was für ein Aufwand, ne, wenn du jedes Mal vorher checken musst, so viel. Und jetzt sind wir wieder beim leidigen Thema. Da wundern sich die Leute, warum man bei Amazon einkauft. Ja. Es ist traurig, weil aber da hast du halt die Sicherheit. Ne? Genau. Also es ist für die Leiden tun auch unter die kleinen Shops, ne? Weil apropos Amazon, ich hatte mir einen Bluetooth-Adapter gekauft, also im Prinzip einen ganz kleinen, ne? Und der kam an und der war irgendwie verbogen. Und da wollte ich den zurückschicken und hat Amazon gesagt, ja, brauchst nicht so kleine Umschläge gibt's gar nicht. Ja. Nee, und die haben gesagt, Geld kriegst du zurück, aber brauchst nicht zurückschicken. Und das ist halt auch super, ne? Hatte ich jetzt übrigens auch einen Fall. Ich hatte mir für den Urlaub, wollte ich mir eine Kopfbedeckung bestellen. Ja. Keine schwarze, sondern was Helles, weil Sonne ja so knallt. Ah ja, genau. Ich weiß, dass ich in China bestellt habe, offenbar über Amazon. Mm. Und das kam bis heute noch nicht an und ich habe dann auch bei Amazon gesagt, hier, war es nicht angekommen, gefühlt in derselben Sekunde was Geld auf dem Konto. Das geht recht schnell, ja. Ja, also da ist Amazon, sollte man natürlich nicht ausnutzen, Amazon weiß, wenn ihr das macht. Ich glaube, die haben da auch und die kennen dann schon, ich glaube, die haben so, ja, das genau. Denke ich auch. Wer natürlich das häufiger macht und so, der wird da schon beobachtet. Ne? Aber bevor wir die Akte PayPal zumachen, ja, noch ein Fall, ist auch gerade wieder aktiv. An meinem Geburtstag klingelte das Telefon und jetzt ging ich fest davon aus, dass es sich um einen Geburtstagsanruf handelt. Von der Microsoft Hotline. Es war, hallo, hier ist PayPal. Sie haben gerade 573 Euro an die blablabla GmbH überwiesen. Wenn Sie das Geld zurückhaben wollen oder irgendwas, dann drücken Sie die 1. Ja, wir wissen, mit wem wir da sprechen, wenn wir die 1 drücken. Ja. Und ich, Idiot, habe nicht die 1 gedrückt. Ich habe gewartet, weil ich dachte, vielleicht gehen die auch so ran. Beim nächsten Mal drücke ich die 1. Ich bin schon vorgewarnt, was passieren wird. Ja. Und zwar wird mich ein freundlicher Mitarbeiter darauf hinweisen, dass er sich mit meinem Rechner verbinden muss. Ja. Und dann kauft man einen Gutscheincode, den sieht er, greift ihn sofort ab und löst ihn sofort ein und hat dann Geld gewonnen und vielleicht versucht auch noch andere Schweine rein. Ne? Ihr könnt das Ganze, die Masche, Superman ist auch da, ihr könnt die ganze Masche in einem Podcast einer Sonderausgabe nachhorchen. Das verlinken wir, unsere Spezialausgabe. Genau, da könnt ihr nochmal, also die Masche ist dem sehr ähnlich wie die Microsoft-Masche. So. Und jetzt bin ich ein bisschen froh, dass wir uns da nicht hingesetzt haben. Genau, weil dann hätten wir sogar Applaus. Die Wahl zwischen schreienden Kindern und feiernden Leuten. Ja, wir hatten gerade scherzhaft gesagt, die zwei Feinde einer Podcast-Aufzeichnung. Krankenwagen und Kinder, in der Reihenfolge natürlich. Ja, also PayPal. Wenn euch PayPal anruft, bestellt einen schönen Gruß von mir. Eben. Ne? Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Beim nächsten Mal, liebes PayPal, reden wir miteinander. Verspreche ich dir. So und mein Rekord liegt bei einer halben Stunde. Mal gucken, ob ich den brechen kann. Lassen wir uns überraschen. Ja. Gut. Hast du noch eine schöne News? Nö, mehr Betrugssachen gibt es nicht. Nee. Aber ich habe eine positive Nachricht für alle Bahnfahrer. Kann ich vermelden. Jetzt. Und zwar, jetzt bin ich verrutscht, genau. Es gibt in Berlin und Bayern, Berlin-Brandenburg und Südostbayern, genauer gesagt, ein Pilotprojekt zur Verbesserung des Mobilfunkempfangs im Zug. Und zwar fahren aktuell in den Regionen zwei Züge, die schon bearbeitet wurden. Okay. Und zwar werden dort die Scheiben mit Lasern bearbeitet, so dass die um das hundertfache Mobilfunk verbessert sind. Boah, hundertfach? Ja. Und die Ursache ist nämlich der Wärmeschutz. Das ist nämlich eine Metallschicht in den Fenstern, wo der Mobilfunk keine Chance hat. Und das ist das Problem. Und durch Lasern wird dieser Schutz minimal verändert, aber ohne große Auswirkung. Und das Gute, umwelttechnisch gesehen, keine Scheibe muss ausgetauscht werden. Es wird alles mit den beschädigten Scheiben gemacht und damit sollen weitere Züge folgen und damit kann man bald viel besser im Zug telefonieren. Ja, mega. Das ist doch gut, oder? Dann habe ich noch gleich eine schlechte Nachricht für alle Bahnfahrer. Ja. Und zwar, die Deutsche Bahn hat seit 1. August, glaube ich, war es, eine neue Regel eingeführt. Oh, welche denn? Die Platzreservierungen verfallen nach 15 Minuten. Ach so, was heißt das? Wenn du nach 15 Minuten nicht an deinem Sitzplatz sitzt, verfällt die Platzreservierung gemäß dem Motto weggegangen, Platz vergangen. Ach echt, ja? Ja. Ist es so? Also solltet ihr euch schon mal Zettel machen, könnt ihr selber nachgoogeln. Hm. Seit 1. August soll es, glaube ich, gelten, wenn ich mich recht informiert habe. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, ja. Für alle Leute, die keine Sitzplatzkarte kaufen. Okay. Ist ja wirklich manchmal so, dass man nicht mitfährt und dann ist da so ein Sitzplatz einfach blockiert. Ah, sehr gut. Nur weil ich mich dann bequeme, irgendwie nach einer halben Stunde mich auf meinen Platz zu setzen. Hm. Ja. Naja, so ist das halt, ne? Schau mal gerade, was wir noch haben. Ich habe noch ein Retro-Thema, was ich kurz aufbringen will. Retro-Thema? Ja, ich habe die Wii entstaubt. Ah, ja. Die Wii ist wie alt? Keine Ahnung. 17 Jahre. 17 Jahre. Die Wii wurde 2006 aus dem Boden gestampft. Ei, irre. Wurde bis 2013 produziert. Ja. Ja. Und jetzt kommt's. Spiele für die Wii wurden bis 2020 noch produziert. Das letzte Wii-Spiel wurde 2020 auf den Markt geworfen. Ja. Just Dance, wen es interessiert. Ja. Und jetzt kommt der Grund. Die Wii hat sich 84 Millionen Mal verkauft. Mhm. Vergleich, war der Renner auf jeden Fall. Zum Vergleich, die Wii U, der Nachfolger, hat sich gerade mal 13 Millionen Mal verkauft. Okay. Und weißt du, was eine Wii gekostet hat, wenn man sie gekauft hat damals? Ich habe sie damals gehabt, aber ich kann dir nicht sagen, wie teuer die war. 250 Euro. Okay, ich kann mich da nicht erinnern. Und nach drei Jahren haben sie den Preis gedroppt auf 200 Euro, um die Zielgruppe zu erweitern. Ja, also mega erfolgreiches Ding und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Hast du ja auch aus dem Keller geholt, ja? Ja, quasi. Wahnsinn. Ja. Also ich durchlebe gerade die 90er nochmal. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Es sind passt nur die 2000. Zu deinen Klamotten, ja. Ja, also vom T-Shirt stimmt das wirklich, weil das T-Shirt ist so alt wie der Podcast, den es nicht mehr gibt. Voll 90er, ja. Das war auch mal richtig schwarz. Das ist ja jetzt mehr so ein meliertes Grau. Ja. Wer kennt es nicht, dass man noch Hi, Olli. Das Fitnessbrett von der Wii das Balance krampfhaft hinterhergegangen ist, um es zu kaufen bei Mediamarkt oder so, weil es gerade im Angebot war. Und Spielspaß immer noch hoch 10, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ohne Spannung. Der einzige Nachteil, ich muss beim Fernsehen immer auf 4:3 umschalten. Ja. Und das muss ich leider manuell tun, weil die Wii offenbar das Signal nicht mitgibt, dass es sich um 4:3 handelt. Keine Ahnung. Naja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das ist schon ein bisschen komisch, auf dem Fernseher dann links und rechts diese schwarzen Balken zu haben. Da denkt man sich immer, ist auch genug Platz, kann man noch mehr machen. Naja, nee, aber Spielspaß. Ist in der damaligen Zeit halt so gewesen. Und ne? Ich habe 12 Jahre die Wii nicht in Betrieb gehabt. Ja, und die geht noch. Und sie geht noch und vor allen Dingen macht es noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Wir sehen uns ja am Wochenende. Ja. Dann werden wir mal Das sollte eigentlich geheim bleiben, aber ja. Jetzt wisst ihr, dass wir uns auch privat kennen. Genau. Ne? Ich guck mal, ob euer Auto abgeschlossen ist dann und dann werden wir weitersehen. Der rote Porsche Panamera. Machen wir einen Wii-Abend. Das ist doch ein Retro-Wii-Abend. Das könnte man machen. Ja. Ich finde das cool. Also, ich kann mich noch erinnern, wie wir Tennis gespielt haben. Wir haben so geschwitzt danach. Das war ja, ist so das realistisch. Wirklich so, ja. Also ich habe auch festgestellt, ich habe natürlich ein bisschen wie fit dann gemacht. Mhm. Ich habe lange nicht mehr so geschwitzt. Ja. So, wie echt, bei diesem, ja, ich mache ja sonst keinen Sport. Auch nicht bei der Arbeit? Schwitzt du auch nicht so? Nein, ich habe dieses Muskeln kriegen im Schlaf Programm mache ich. Nur funktioniert nicht, ne? Doch, es funktioniert. Oh. Ja. Also wenn ich auf die Waage gehe, dann merke ich, dass ich fast täglich an Muskelmasse zunehme. Ja? Ja. Na, ich fand es bei dem Balance Board immer gut, dass du ja dein Körper Mittelpunkt, Schwerpunkt durch diesen Punkt hast. Da gibt es auch nichts Vergleichbares, ne? Nee. Ja, schon krass. Und witzig war gewesen, meine Kinder haben dann auch quasi ihr Wii-Fit-Profil aktualisiert oder haben sich dann auch mal aufgestellt und das erkennt ich ja dann. Ja. Ich habe in diesen 12 Jahren Abstinenz 1 Kilo abgenommen. Ja, schön. Und meine Kinder haben beide um die 43 Kilogramm zugenommen. Ja, okay. Und für die Wii war das jetzt so der Brainfuck, die dann gleich sagte, oh, Fettleibigkeit. Und die dann gleich den Avatar angepasst hat. Der war ja, genau, der geht dann in die Breite, genau. Ja. Ja. Wir haben dann erstmal die Größe angepasst von 1,14 Meter auf 1,88 Meter. Ja. Und dann war auch wieder alles okay. Dann stimmen die Proportionen wieder. Ja, also kann ich euch nur empfehlen, mal das alte Zeug rauszuholen. Macht schon Spaß. Also das waren coole Zeiten. Ne? Gut, heute gibt es andere Möglichkeiten. Aber sowas wie das B-Balance Board gibt es nicht mehr. Nee. Also du hast jetzt bei der Switch irgendwie auch so Sportmaterialien, wo dann zumindest Bewegung getrackt wird, ne? Was ja auch ganz cool ist. Aber ja, muss ich sagen, eine mega Innovation und verdient so hohe Abverkäufe. Da fragt man sich, da hat Nintendo echt ein bisschen, obwohl mit der Switch haben die wieder gut zugelegt, glaube ich. Die Switch, genau, das ist ja im Prinzip der Nachfolger, wenn man so will. Hätte man mal die Verkaufszahlen für die Switch angucken sollen. Naja, aber eine Switch ist auch gut, kennen viele, die das haben. Könnt ihr ja mal googeln und uns mitteilen. Genau. Wie viel, genau, Quizfrage. Wir verlosen einen Platz in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, schon wieder? Stefan will es gar nicht hören. Nein, nee. Wir haben es noch gar nicht gemacht. Ach so. Nein, ihr könnt uns, blenden wir so Kontaktmöglichkeiten mittendrin ein? Oder? Wenn man sie nicht in der Folge hört, dann am Ende auf jeden Fall. Ja, also ihr könnt ja mal raussuchen für uns, wie viel Switches bisher verkauft. Also nicht die Nintendo Switch, ne? Mhm. Nicht den Switch, den man am Rechner... Nicht ans Netz anschließen. Das Netzwerkgerät, ja. Genau. Wie viele Nintendo Switches verkauft wurden? Das würde uns mal interessieren. Weltweit. Ja. Sehr cool. Na. Ja, René, hast du noch irgendwas Schönes, was wir mitteilen sollten? Nein. Ich habe noch, wir hatten ja letzte Folge, wo du nicht da warst, mal so ein paar Events im September besprochen. Hi, hi Ben. Hi Ben. Aber pass auf, wenn Ben jetzt sieht, wo wir hier sitzen, dann steht er in 2 Minuten auf der Matte. Meinst du? Dann müssen wir aber rennen, weil der Akku ist gleich alle. Genau, ja. Wir hoffen, wir halten durch. Deswegen schon mal eine Ankündigung für Events im September, Oktober. Paar Highlights und Details dazu eventuell in den nächsten Folgen. Gucken wir mal. Natürlich, was ist los in Berlin? Festival of Lights, würde ich mal sagen. Standard. Das kommt, genau, und zwar vom 6. bis 15. Oktober. Dann gibt es das Lollapalooza Festival oder Lollapalooza Berlin vom 9. und 10. September das Wochenende, also was jetzt kommt. Ja. Wie heißt das Wochenende, was jetzt kommt? Heute ist der 6.9., das ist dann der 9.9. Genau. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ist es zu spät. Ja. Das macht aber nichts. Wie immer? Ja, genau. Ich wollte ihn nur noch rein. Merkt euch das einfach fürs nächste Jahr, um die gleiche Zeit ungefähr. Ja, genau. Dann haben wir den Tag des offenen Denkmals, 16. Dezember. Warte mal, dann schiebe ich noch im September, den 13. September rein. Ist da nimmt euch die BVG kostenlos, kostenlos mit. Und die S-Bahn auch wahrscheinlich, ne? Mhm. Berliner Nahverkehr, ich sage jetzt mal einfach für lau. Jetzt werden einige sagen, hä, kostenlos? Mach ich doch jeden Tag. Ja. Genau. 20. bis 24.9. Berlin Art Week. Okay. Und jetzt ganz interessant, ab 21. September, das wird den Marc freuen, weil da hatte ich neulich auch ein Gespräch mit ihm, eine neue Show im Friedrichstadtpalast. Falling in Love. Love. Ja, Love. Love. Dann haben wir den Berlin-Marathon am letzten Septemberwochenende. Die Hauptstadtwiesen ab Ende September bis 8. Oktober. Auf der Argus, Spinnerbrücke. Festival of Lights hatten wir schon gesagt. Tag der Deutschen Einheit steht ja auch bald an. Das geht aber quer durch den Gemüsegarten bei dir. Ja, ne, das ist eine zeitliche Reihenfolge. Und warte, welcher Wochentag ist der Tag der Deutschen Einheit? Der 3. Oktober? Ein Dienstag. Oh, das ist aber ein langer Brückentag. Ach nee, Montag ist dann der Brückentag. Ja, oder Mittwoch bis Freitag. Genau. Je nachdem, wie ihr euch das leisten könnt. Die Sonne im Gesicht, aber es macht nichts. Muss mal ein bisschen rutschen. Das sieht man. Stefan, du hast die Sonne im Gesicht. Genau. Und am 7. Oktober ist die lange Nacht der Familie. Oh, was heißt was das? Was dahinter steckt, verraten wir euch in der nächsten Folge. Genau, wenn die lange Nacht der Familie dann gelaufen ist. Nein, das ist ja erst im Oktober. Ne? Also alles gut. Und von daher, ja, René, würde ich doch sagen, wir kommen jetzt zum lustigsten Part des Podcasts. Ja, endlich. Endlich? Ihr habt lange drauf gewartet, fast eine Stunde. Wir hatten ja auch ein bisschen Hassel zwischendrin. Ihr habt Glück, dass ihr diese Passage jetzt noch hören dürft. Genau. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Stefan beobachtet hier ganz angespannt das zweite Akkuset, was auch schon zur Neige geht. Und ich will es deswegen auch nicht in die Länge ziehen. Deswegen haben wir kurze Witze. 120. 120? Ja. Und von mir aus, wenn Marc nicht da ist, darfst du anfangen. Ja, danke. Ist auch mal schön. Kommt ein Ostfriesens Musikgeschäft. Ich hätte gern die rote Trompete und das weiße Akkordeon. Mhm. Da sagt der Verkäufer, also den Feuerlöscher können Sie meinetwegen mitnehmen, aber der Heizkörper bleibt hier. Sehr gut, sehr gut. Geht eine Spinne ins Fundbüro und sagt, ich habe den Faden verloren. Ui. Angela Merkel ist Kandidatin in einer Quiz-Sendung. Ihr hat ja im Moment nichts Besseres zu tun. Ja. Quizmoderator. Und nun die entscheidende Frage, Frau Merkel. Wie viele Inseln gibt es in der Nordsee und wie heißen sie? Daraufhin Frau Merkel. Es gibt viele Inseln in der Nordsee und mein Name ist Angela Merkel. Das ist eine gute Antwort. Angie, ich hoffe, es war okay, dass ich dich so persifliert habe. Ja, gibt's besser. Es war nicht die echte genau, Angie für das euch. Müssen wir dazu sagen, das war Parodie. Ne? Sitzt eine Frau auf dem Balkon im vierten Stock. Plötzlich sieht sie eine Schnecke und wirft sie runter. Nach 5 Jahren klingelt es an der Tür. Als die Frau die Tür aufmacht, steht die Schnecke davor und fragt, was sollte diese Aktion gerade eben? An dieser Stelle sei auf unsere Witze-Seite verwiesen. In den Shownotes habt ihr den Link. Dort könnt ihr den Witz dann nachlesen. Den gab es nämlich schon 4-mal. Ja. Stefan, du brauchst ihn nicht abtippen. Nur in verschiedenen Varianten. Okay. Mein Witz Nummer 3. Warum mögen Ostfriesen keine Brezeln? Weil sie den Knoten nicht aufbekommen. Genau. Ja. Ja, klug, ne? Kann man auch als Blondinenwitz machen. Hat man früher erzählt, so Blondinenwitze, weißt du? Pass auf. Der Beamte zu seinem Kollegen, der am Schreibtisch eingeschlafen ist. Heiner, wach auf. Es ist 12 Uhr. Wir gehen zum Essen. Ach, brummt dieser. Geht alleine essen. Ich arbeite heute durch. Beamtenwitz, ne? Also auch 90er irgendwie. Okay, Bonuswitz. Ja. Ein Ostfriese geht über den Deich und zieht dabei ein 10 Meter langes Tau hinter sich her. Darauf trifft er auf einen Berliner, der sagt, sag mal, warum ziehst denn du ein Tau hinter dir her? Da sagt der Ostfriese, ich habe schon mit Schieben versucht, aber es ging auch nicht besser. Ja. Den Witz kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus einer der vergangenen Folgen. Aus seinem letzten Urlaub. Auffrischen. Das kann gut sein, ja. Ja, genau. Apropos Blondinenwitz, jetzt haben wir noch einen hier. Zwei Putzfrauen leeren den Papierkorb der neuen Chefsekretärin. Nun seh dir das an. Jedes zweite Wort ist vertippt. Fehler über Fehler. Man muss die eine gute Figur haben. Ja, sehr gut. Richtiger Sherlock-Witz. Ja, ich sag's dir. So, dann habe ich zum Abschluss noch einen etwas längeren. Stefan, stehen schon die Schweißperlen auf der Stirn, aber ich reiz unser Glück hier mal aus mit dem Akku. Also ein Fahrer ist mit einer Nonne unterwegs. Sie fahren zu irgendeiner Kirchenveranstaltung und sitzen im Zug halt nebeneinander. Und daraufhin wandert aus Gründen, weil die Nonne ist sehr attraktiv, wandert die Hand des Fahrers auf das Knie der Nonne. Und die sagt so, Herr Pastor, denken Sie an Psalm 138. Er zuckt zusammen, nimmt die Hand von ihrem Knie. Ne? Nach einer Weile, er kann sich offenbar nicht zurückhalten, passiert ihm das wieder, dass seine Hand auf ihrem Knie ruht. Da sagt sie, Herr Pastor, jetzt denken Sie doch mal wirklich an Psalm 138. Er völlig verstört, nimmt die Hand weg. Am Ziel angekommen, dann abends im Hotelzimmer, denkt er sich so, was ist denn dieser Psalm 138 nochmal? Ja. Holt die Bibel raus, liest nach. Und liest folgendes, suche höher, gehe höher und du wirst die Herrlichkeit erlangen. Und mit diesem Witz, habe ich gleich die Brücke zum Zitat des Tages. Sehr gut, zur Weisheit des Tages. Die Weisheit des Tages ist heute einfach mal Psalm 138, weil wir haben nicht mehr so viel Akku, um jetzt nachzugucken. Okay, dann muss ich den jetzt aufschreiben in die Shownotes. Dann müssen Sie wohl... Ja, das kann ich tun. Nein, dann schreibst du einfach nur Psalm 138. Okay, Weisheit des Tages. Ja, ist ja in Ordnung. Gut. Ja Mensch, da sind wir am Ende angekommen und passend dazu gibt es nochmal Blaulicht. Hört mal rein. Ich weiß gar nicht, welcher... Nein, das ist Krankenwagen. Ich dachte gerade, das ist die Polizei. Nein, die Polizei klingt anders. So. So, abgebogen. Hat er sich auch verewigt. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Zweimal Krankenwagen im Podcast. 300 Mal Kinder. Es wurde also mindestens zweimal Leuten geholfen. Da freuen wir uns doch drüber. Genau. Ne? Eine gute Sache. Ja, ja liebe dann Leute, würde ich sagen, ne? Das war's mit Folge 120. Grüße an dieser Stelle nochmal an Marc, der hoffentlich in der nächsten Folge gut erholt wieder zurück ist. Und dann gibt es auf jeden Fall Filmtipps, das kann ich schon mal versprechen. Oh ja, da habe ich gute. Und Marc mit Sicherheit auch. Und Marc hat bestimmt viel zu berichten aus seinem Urlaub. Ja. Von daher unbedingt einschalten, in zwei Wochen sind wir wieder da. In einer Woche sind wir wieder auf Insta Live, aller Voraussicht nach. Lohnt sich vorbeizugucken. Genau. Dann habt eine schöne Zeit. Tschüss aus dem James Soon. Tschüss. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und hier sind die Outtakes. Ja, wenn das Licht ausgeht, ist vorbei. Ja. Achso, muss man jetzt auf Aufnahme noch drücken? Nee, ist schon. Oh, sorry, jetzt mache ich hier unnötig Geräusche. Ja, toll, jetzt ist die Aufnahme wieder hin. Müssen wir nochmal anfangen. Ja, geil. Ey, freue ich mich schon auf mein Essen. Ja. Da kannst du ruhig im Podcast essen, ist mega. Natürlich, mache ich auch. War mir klar. Wegen einem einzigen Hörer lasse ich mir das Essen nicht versauen. Podcast-Aufzeichnung 119? Nee, 120. 120? Na, 119 hast du gefehlt. Ja, stimmt. Achso, warte mal. Ja, das ist ja schlau. Oh, Stefan. Jetzt haben wir die Seiten getauscht, aber ist okay. Macht nichts. Er ist mega. Ey, jetzt weiß ich, warum wir zu zweit sind. Grüße an Marc. Ja. Ist wie bei der Polizei, ne? Da sitzen ja auch mal. Bei der Polizei sitzen zwei. Verhör, ja. Nee, im Auto sitzen zwei Leute. Im Streifenwagen. Ja. Ja, überleg mal, warum. Weiß ich nicht. Der eine kennt den Hinweg, der andere den Rückweg. Ja. Und da, achso, außerdem guck mal an die Straße. Du weißt, was hier los ist. Da ist ein Polizeirevier, eine Feuerwache. Die Feuerwache ist ja nicht mehr. Stimmt, ja, hier wird es wieder Blaulicht geben. Ja. Stimmt. Können wir schon mal eine Wette abschließen? Ne? Schaffst du es die Zeit ohne mich dann zu überbrücken? Na, selbstverständlich. Wir machen das hier live on tape. Ich bin ein Profi. Ich rede über Fußball. Also, Wir warten, bis die Besucher dreistellig sind. Geh ich noch mal kurz, Bruder. Großes Geschäft machen. Sind Sie bereit? I'm ready. Ich bin gespannt. Ja, und ich habe natürlich wieder mein passendes Shirt an und du nicht. War ja klar. So, ich glaube, vom Ton her sollte es super sein. Ja. Vom Bild her ist es mega. Genau. Warte, wir müssen ein Foto machen und meiner Mama schicken, damit sie sieht, was ich Tolles mache. Ich mache das so. Ja, genau. Ein Bild. Ich mache ein Selfie. 1, 2, 3. Tschüss. So, ich gucke kurz, ob es geklappt hat. Sieht scheiße hat. Aus. Sieht mega aus. Ey, du lachst wie so ein Honigkuchenpferd. Zeig mal. Ach nee, mach das bitte weg. Ja, ist ja. Top. War extra noch beim Friseur heute. Ich denke, das wird deine Abteilung, Abteilung für Persönlichkeitsrechte zulassen, dass das Bild. Denke ich auch. Nee, ja. Gut, wunderbar. Die sind immer ziemlich streng, finde ich. Ja, zu Recht. Obwohl auch nicht. Die gucken auch nicht, wie du hier rumläufst. So, jetzt müssen wir noch den Aufsager machen. Ganz übrigens schnell. Freut sich gerade jemand über Witze. Wir machen schnell erst die Pflicht und dann die Kür. Ne? Ja, und der führt dazu, dass unsere Folge noch intensiver gehört wird. Weil man hört dann, was es Tolles in der Folge gibt. Und dann sagen immer alle so, wow, und dann hören sie. Ja, so läuft das. Ist ein psychologischer Trick, aber wir sehen uns gezwungen, den anzuwenden. Oh, wir müssen die Lampen leuchten noch. Komm, Stefan. Krankenwagen. Polizei. Wir warten kurz noch den Krankenwagen ab. Hier ist Polizei. Da klingt nämlich Polizei. So, für euch zur Info, das war die Direktion 51, Wagen 4. Die hören uns bestimmt auch. Ja, schöne Grüße an die Direktion 51, Wagen 4. Ja. Ihr wart dabei. Hallo ihr Lieben, heute erfahrt ihr, wie man ganz leicht an ganz viele 50-Euro-Scheine kommt. Und außerdem verraten wir euch, was das neueste Gadget von Nintendo ist, mit denen es... Warte ich mal nochmal. Ja, mach's mal richtig. Und außerdem verraten wir euch, wie ihr mit den... Nein, das ist Quatsch, was ich erzähle. Ich weiß. Ich würde gerne den Bogen... Denkt an die Batterien sind gleich. Achso. Und außerdem verraten wir euch, was das neueste Gadget von Nintendo ist, Das könnt ihr dann vielleicht mit den 50-Euro-Scheinen bezahlen. Also, dranbleiben. Ich schneide es zurecht. Meine Fresse, ich schwitze jetzt aber auch langsam. Warum? Ja, wir müssen das mit dem Akku müssen wir mal klären. Nee, ich brauche neue Batterien. Ich warte kurz. Die Feuerwehrsimulation finde ich auch ganz gut. Alter Schwede. Es ist verrückt. Also das ist hier eine Ecke, ey. Wenn du lauter Geräusche brauchst da, ja. Oder eine Geräuschtherapie, bist du hier genau richtig. In Berlin, Zentrum, ne? Kurz vorm Strausberger Platz. Und, aber hier, in den Outtakes. Aber wir sagen in den Outtakes Tschüss. Was ja, ist für ein wir Quatsch? Zählen noch runter. Outtakes heißt doch, oder ist in der Sendung was passiert, ja. Was nicht vorher gesehen war und deswegen macht man das hinten. Erklärst du jetzt, was Outtakes sind? Ja, für dich ist die Outtakes ja die Zugabe. Na, ja, genau. Willkommen genau. Im Zugabeteil des Podcasts. Richtig. Ihr habt einen geheimen Bereich freigeschaltet. Ja, genau. Ihr habt das nächste und ihr habt euch schon gewundert, warum wir uns nach einer Stunde verabschieden. Genau. Auf dieser 2-Stunden-Datei. Nein, ich würde sagen, meine Cola ist alle. Mein Burger ist auch weg. Danke nochmal für die Einladung, Stefan. Gerne. Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Ich werde mich am Samstag revanchieren. Ich habe aber nicht Geburtstag am Samstag. Ach, ich revanchiere mich so. Ach so, okay. Ja, und an euch da draußen ganz liebe Grüße. Grüße nach München, wie ich das sehe. Grüße nach Berlin. Ja. Und, Grüße auch nach Fürstenwalde. Cool, dass ihr dabei wart. Profis suchen übrigens bei Spotify. Ja. Und lassen dann als Bestätigung, dass sie den Podcast gehört haben, eine Bewertung da. Oder bei Google Podcasts. So, und wir werden jetzt noch ein paar Kinder kriegen. Genau. Deswegen verabschieden wir uns jetzt endgültig. Tschüss.